Hallo. Hallo? Yo, Money Boy. Hörst du mich? Jo, guck mal, hier ist der Casey. Ja, hier ist der Casey. Alles gut? Ja, korrekt, gut. Störe ich dich oder so? Okay. Dings, ich wollte so ein bisschen die Wogen glätten, ein bisschen squashen und dir direkt von einer Sache erzählen, damit du das nicht irgendwie falsch verstehst oder so. Aber ich habe die Sache zwischen dir und zwischen mir, ich habe das jetzt nie so bitter ernst genommen oder so. Ich glaube aber du auch nicht. Und wollte das Dings direkt einmal vorweg klarstellen. Und du siehst ja, ich habe mich Dings, ich habe mich auch, ich weiß nicht, ob du die Rap-Szene so ein bisschen mitverfolgst, aber auch diese ganzen Beef-Geschichten, auch zwischen den anderen Leuten und so. Zum Beispiel auch die Beef-Geschichte mit Flair oder was weiß ich. Ich habe das nie gewusst, ich habe mich nirgendwo richtig eingemischt. Also ich distanziere mich richtig davon. Und deswegen, ich wollte nicht, dass du das in den falschen Hals bekommst. Aber ich habe auf meinem Album habe ich einen Song gemacht und der Song heißt Money Boy. Und ich will nicht, dass du das irgendwie in den falschen Hals bekommst oder so. Deswegen habe ich mir gedacht, ich rufe dich an und ich rede mit dir und ich sag dir das, damit du Bescheid weißt. Ja, na dann, im Endeffekt erfreut mich das natürlich. Ich meine, ich hatte jetzt auch nie vorgehabt, da jetzt irgendwo noch so in Tracks Disses einzubauen oder so, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, so von Interviews und so, grundsätzlich fand ich bis dahin immer also so cool und witzig und normal rübergekommen, also so, wenn die Leute manchmal zu mir kommen und denken, ich bin voll angepisst und hasse Casey Rebel und so, wenn es überhaupt nicht stimmt. Ich weiß nicht, ich kann mich viel mehr aufregen über irgend so einen Witzvogel oder über Nancy City oder so. Also keine Ahnung, über die fällt mir viel mehr ein, was zum Verarschen als jetzt über dich. Drum so gesehen, ich hab kein Problem. Ja, Killer. Das ist doch Dings. Das ist doch meine Ansage. Also wie gesagt, dann, das ist meine Nummer. Wenn irgendwas ist, kannst du dich jederzeit melden. Dann belassen wir das dabei und mach du dir auch Dings, keinen Kopf irgendwie, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass ich hier irgendwas vorhabe oder dass ich, geschweige denn davon, was du gerade gesagt hast, dass ich das für irgendwas verwende hier oder keine Ahnung. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha